alles über dich. Genieße deinen Schein, mit, wenn sie aus der Fuge bricht. Denn du hast nichts zu verbergen, lebst in einem Haus aus Glas. Wer du bist, was dich bewegt, das ist für jeden einsehbar. Teile dein Leben, handel wirken mit ihm, der über allem Tod. Dann bleibst du frei, so wie ein Vogel, der lebst in deinem Käfig. Er weiß genau, wenn du lügst, mit wem du deine Frau betrügst oder deinen Mann, ist ganz egal. Kein Geheimnis bleibt bewahrt. Schade mal, und dass du arme Zeiter bist, gefrustet Süßigkeiten frisst.